ja im Raume Hildesheim. Da steigt ne 1er Fete. Man muss nicht viel leisten, um dort mitzumischen. Ja, das Bier gibt's dort ohne Knete. So packten wir die Instrumente zusammen und fuhren einfach los. Nach einigen Stunden Mitfahrfahren war der Durst doch schon groß. Kaum angekommen, war man schon besoffen. Man versprach uns nicht zu viel. Doch wir mussten uns ein wenig zusammenreißen, wir sollten ja noch spielen. Das Wetter war geil, die Stimmung noch besser und so hauten wir richtig rein. Wir brachten unseren Rock aus Düsseldorf in den Raum Hildesheim und wir kommen wieder. Wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Und wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Und wir kommen wieder. Nach einer Stunde ein abruptes Ende, das fanden alle gar nicht so toll. Denn Chris warf sich auf Ollis Verstärker, der war wohl schon viel zu voll. Die Party ging weiter und lief über 2 Tage, so besoffen waren wir lange nicht mehr. Die beste Party, die wir je erlebt, beim nächsten Mal kommen wir wieder her. Und wir kommen wieder, wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Und wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Und wir kommen wieder. Es gab keinen Ärger, keine Zecken, keine Grün. Grün allein war nur der Wald. Morgens früh um etwa 15 Uhr sind die ersten dann umgeknallt. Ein wenig geschlafen und dann ab nach Hause, so sollte eine Party sein. Nächstes Mal sind wir wieder dabei im Raum Hildesheim. Und dann kommen wir wieder. Wir kommen wieder, oh, und wir kommen wieder. Wir kommen wieder, oh, und wir kommen wieder. Und wir kommen wieder, oh, und dann kommen wir wieder. Wir kommen wieder, oh, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Und dann kommen wir wieder.